Erde in einem Symbolischen Recht einwandern und damit auch aus, wie sieht der 101? Nein, gar nicht. Lassen wir die historische Entwicklung mit der 100, die vom Lorbeerkranz umrahmt auf unserer Bühne hängt, abgeschlossen sein. Ich will ein kleines Gedicht aufsagen. Kennt ihr den alten Kampfgenossen, der mit dem Landsknecht unverdrossen auf staubigen Straßen fürbaß trollte, wenn vorne dumpf das Kalbfell rollte? Er saß bei Spießen und Kartaune, er hielt das Volk bei guter Laune, erstürmte Mauer, Wall und Tor. Das war der Kamerad Humor. Dann fraß der Rost die Hellebarden, die wuchtigen Schwerter zeigten Karten. Die Truhen einst vom Kriegsgeld schwer, zernagt des Holzwurms stilles Heer. Soldat und Wamp sich Altersnöten, samt Buben ging die Trommel flöten, das Fähnlein sich im Staub verlor. Es bleibt der Kamerad Humor. Froh schlug er sich zu den Musketen, marschiert mit Pauken und Trompeten, wird lachend sie zum Teufel holen mit Führerstegen und Pistolen. Ihm regnet's niemals in die Pfanne, doch in die Kehle aus der Kanne. Die bannte oft sich durstig vor, so war der Kamerad Humor. Er fühlt sich wohl im bunten Klause, beim Kriegsvolk war er stets zu Hause. Er blieb im Gliede unbeirrt, auch als der Marsch zum Stichschritt wird. Er lächelt aus dem Preußenrock, trägt Bajonett und Ladestock. Er war, der nie die Schlacht verlor, der alte Kamerad Humor. Zeiten wechseln um die Fahnen, aus Kämpfern werden Veteranen. Doch stets aktiv bleibt Frohsinn, Glaube, in Mütze, Taco, Pickelhaube. Man sieht ihn stolz bei Seelern traben, man tritt den Felsen auf vorn im Graben, den Stahlhelm fällt er überm Ohr. Das ist der Kamerad Humor. Und heute sitzt er im Panzerwagen, mit Affen, Knarre, Anschiss tragen. Er wird das stramme Griffe kloppen, hilft, wenn's mal sein muss, Leben stoppen. Nichts, was ihn kränkt, nichts, was ihn wundert, so von Jahrhundert zu Jahrhundert, tritt frisch in Wort und Lied hervor, der gute Kamerad Humor. Und so soll's auch sein. Mit dem guten Kameraden Humor, ihn jetzt durch ein längeres Gedicht angekündigt haben, wollen wir dann gemeinsam unseren 100. bunten Nachmittag feiern. Erst dieser 100. bunte Nachmittag wird ein Abbild sein. Ungefähr aller Sendungen, die im Laufe einer Woche, inklusive Husten, das haben wir von den anderen bunten Nachmittagen getreulich und traditionsbewusst auch heute Nachmittag übernommen. Denn in der Beziehung hat sich nichts geändert. Auch die Wärme im Saal beginnt sich langsam auf die Bühne zu schieben. Nach dem alten Motto, warmer Miet ist besser als kalter Ozon, so bleibt es auch heute. Sind schon viele, nach altem Grundsatz sind schon viele erfroren, aber ersunken ist noch keiner. Und wenn die Zeit auch noch so hart und noch so schwer und dieser jenes und mancher dieses dagegen sagen könnte, eine Devise sollte stehen bleiben und der gibt unser Tenor Fritz Bart Ausdruck durch das Lied, Freunde, das Leben ist lebenswert. Dann sattelt unser Musikchor die leichte Kavallerie und mit rauschenden Klängen geht's dann los. Wir fangen an.